الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في unterricht safara bishun deutsch und wir machen weiter barakallahu fikum mit der Erklärung von Subul al-Salam und wir sind bei dem Buch von Al-Qada, das wird das Buch von Richten, und wir sind bei Hadith 1289. وعن عمر ابن تكلمنا المرة الماضية بارك الله فيكم عن القضاء، وقلنا أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار أي ظلم في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وتكلمنا عن الحرص على الإمارة والقضاء، وأن هذا الأمر لا يعطى من أراده وحرص عليه. واليوم نتابع بارك الله فيكم حديث عمرو بن العاص رضي الله عليه عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه، أي الحديث عند البخاري ومسلم، أي إذا أراد الحكم، إذا أراد الحكم فاجتهد، والاجتهاد يكون قبل الحكم، الاجتهاد يكون قبل الحكم وليس بعد الحكم، فأصاب فله أجران، وإذا لم يصب أي لم يوافق ما هو عند الله من الحكم فله واحد. والحديث دليل على أن الحكم عند الله تعالى في كل قضية واحد معين، الحكم واحد عند الله، قد يصيبه الإنسان، قد يصيبه الإنسان أو لا يصيبه. فالذي يجتهد وتكون له أو يكون عنده آلات الاجتهاد ويجتهد في حكم ولا يصيب ما عند الله من الحكم المعين فهذا له أجر، فإذا اجتهد وأصاب الحكم عند الله فله أجران. لذلك بارك الله فيكم، طبعا الأحكام تؤخذ من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية، وكلام الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي القرآن والسنة الأصل في الحكم الشرعي، الأصل في الحكم الشرعي، فلا بد للحاكم من آلات الاجتهاد ولا بد له من معرفة الأحكام. وكنا تكلمنا المرة السابقة بارك الله فيكم عن هذا الأمر، تكلمنا عن هذا الأمر المرة السابقة وقلنا المجتهد لا يجب أن يكون عند المجتهد الأمور هذه، أولا خمسة علوم يكون عنده: علم الكتاب، علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقاويل العلماء السلف من إجماعهم واختلافهم، علم اللغة، وعلم القياس. فإذا كان عنده هذه الأمور فلا بأس أن يجتهد وأن يبحث عن الدليل ثم يحكم بارك الله فيكم في القضية التي تعرض عليه. هذا عام، الحكم هنا عام، يعني سواء كان الحكم في قضية أو الحكم في مسألة أو الفتوى، ولكن حكم القاضي لابد فيه من الأدلة، لابد فيه من الأدلة. إذا كان القاضي عنده أدلة وحكم واجتهد وأصاب الحق فنعم، لأن القاضي كذلك بارك الله فيكم بشر، القاضي فإنه كذلك بشر قد يخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن اقتطع من مال أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار. يعني الإنسان قد يأتي ويكون في الحجة ألحن، يعني يتكلم أفضل، فالقاضي يحكم له ويحكم له وهو يعلم أنه ليس القاضي إنما الرجل يعلم أنه على باطل. فالذي يحكم له ويأكل مال أخيه وحق أخيه ويأخذ حقه فإنما هذا يعني هو أخذ قطعة من النار ووضع نفسه في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فذلك بارك الله فيكم، إذا أخطأ القاضي في الحكم وتبين له أنه أخطأ، بعض العلم يقول خلاص لا، إنما الصحيح أن القاضي إذا أخطأ ينقض الحكم الذي عنده. يعني إذا أخطأ القاضي يتراجع في المسألة. بعض العلم يقول لا ما يتراجع، لأنه إن أخطأ فله أجر، لكن الصحيح يتراجع. لماذا؟ لو مثلا أنت الآن عالم من العلماء أفتى بشيء ثم تبين له أن الذي أفتى به ضعيف، فيتراجع عن حكمه ولا يبقى عن الحكم الثابت، لأن الحق أولى أن يتبع. فذلك الصحيح أنه إذا أخطأ الحاكم أو القاضي وتبين له الخطأ فعليه أن يرجع. لحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فأخبرته فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. إذن نقض حكم داود عليه السلام، سليمان نقض حكم داود. فذلك بارك الله فيكم، القاضي كذلك بشر، وانتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، يأتي يكذب، فالقاضي يأخذ بالأدلة التي عنده. ولو يكون يعني هلا مثلا نحن نعلم أحيانا أن الحق مع هذا، متأكدون بأن الحق مع الآخر، ولكن الثاني الخصم يأتي بأدلة ولو كذبا وما نستطيع نثبت غير ذلك، فيحكم للكاذب. قال كيف؟ لأن هذا هو الأمر. أما إذا كان القاضي كان متأكد بأنه هذا يكذب، فيحكم بدينه هنا، تقوى الله سبحانه وتعالى، ويتحمل أمام الله سبحانه وتعالى هذه المسألة. لذلك القاضي أمره عظيم، والحاكم، الحاكم هنا ليس بمعنى حاكم البلد، يعني ليس معنى الرئيس وكذا، إنما الحاكم الذي يحكم في أمر، يعني يعطي حكما في أمر ما، سواء كان ذلك الأمر فتوى أو غير هذا الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. Wir haben voriges Mal angefangen mit, das wird vorigen Dienstag, haben wir angefangen mit dem Buch von Richten. Da haben wir drei Hadithe genommen. Und zwar, erstmal, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat erzählt und sagte, sallallahu alaihi wa sallam, die Richter sind drei. Zwei in der Hölle und ein Richter im Paradies. Einer, der die Wahrheit kennt, der Wissen hat und die Wahrheit kennt und der richtet danach, der kommt ins Paradies. Einer, der kennt die Wahrheit, aber der richtet nicht mit der Wahrheit, was er kennt, dann geht er in die Hölle. Und ein Dritter, der kein Wissen hat und der richtet oder der gibt ein Hukum, ein Urteil, ohne Wissen, diese Person auch geht in die Hölle, möge Allah uns bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der als Richter eingestellt wird, dann wurde er geschlachtet ohne Messer, aber. Weil wenn er falsch macht, dann wird er schlecht gezogen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass man diese Verantwortung des Richtens und des Regierens gerne hat, aber das ist eine Reue am letzten Tag. Deshalb sollte man aufpassen, wenn man unbedingt eine Position haben will. Ich möchte unbedingt was haben, sagt diese Person. Dann wird kommen. Und wenn man, weil einer zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und er, o Prophet, lass mich diese Leute führen. Also ich will Führer für diese Leute sein. Der Prophet sagte, wir geben diese Sache nicht demjenigen, der das verlangt oder der das sozusagen unbedingt haben will. Oder wenn die Person, die regiert oder richtet, schwach ist, dann sollte er das nie kein Richter werden. Deshalb Richter zu sein, ist nicht leicht. Und diese, das nächste Hadith wird das verdeutlichen mehr. Und zwar Hadith 1289. Amr ibn al-As erzählte, dass er den Propheten sallam, hörte. Der Prophet sallam, sagte, wenn ein Urteiler sich bemüht und ein Urteil fällt, wenn er richtig macht, bekommt er zweimal Lohn, doppelt. Und wenn er falsch macht, dann bekommt er einmal Lohn. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, das heißt, eine Person, die Fatwa gibt, eine Person, die richtet, eine Person, die zwischen den Leuten was erklären will, oder zum Beispiel diese Person Recht gibt oder der andere Person kein Recht gibt. Eine Person, die Urteil fällt, ob dieses Urteil religiös ist oder nicht. Diese Person, wenn diese Person sich anstrengt und richtig macht, das bedeutet, was bedeutet hier richtig machen? Der trifft das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Die Wahrheit bei Allah subhanahu wa ta'ala ist nur eine. Das Recht ist nur eins. Ja, es gibt nicht zwei Wahrheiten, es gibt nicht drei Wahrheiten. Es gibt nur eine Wahrheit bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, entweder trifft man diese Wahrheit, das bedeutet, man sagt, das ist so, oder man macht das falsch. Wenn ein Richter sich anstrengt, oder wenn ein Mufti sich anstrengt und er sagt richtig, der trifft das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Die Frage ist hier, wie sollen wir wissen, dass er das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala getroffen hat, das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala wahr ist, dass der Richter das getroffen hat? Da haben wir die Beweise. In der Religion, Koran und authentische Sunna. In anderen Themen des Lebens, dann haben wir bestimmte Belege, Argumente, Beweise, Indizien, und das ist nicht leicht, sozusagen ein Urteil zu fällen. Aber wenn er zum Beispiel, wenn die Leute unterschiedliche Ansichten haben oder wenn die Richter selber nicht genau wissen, dann derjenige, der das trifft, wann wissen wir das? Am letzten Tag? Dann wird er, barakallahu fikum, dafür zwei Lohn bekommen. Wenn er falsch macht oder sagt, wird er einmal Lohn bekommen. Passt auf, der hat falsch gemacht, trotzdem wird er belohnt. Warum? Weil er sich angestrengt hat, weil er sich bemüht hat. Oder derjenige, der ein Urteil fällt, der hat sich bemüht. Das heißt, es gibt bestimmte Grundlagen bei dieser Person. Der kennt den Koran, Sunna, die Aussagen von Salaf und die Ulema, der kann die Sprache, arabische Sprache, und er kann, natürlich wenn er woanders richtet, dann kann er auch die Sprache von den anderen. Und fünftens, der hat Wissen bezüglich Qiyas, das wird bezüglich Analogie, Schlüsse und Vergleiche und so weiter. Wenn die Person diese fünf Hauptthemen hat, oder Instrumente, sagt man in der Religion. Wir sagen, Barakallahu fikum, nach den Aussagen der Gelehrten, man sagt Instrumente des Wissens. Und Instrumente des Wissens, die sind diese Wissensarten. Wenn man die hat und man urteilt, aber man urteilt falsch, bekommt man einen Lohn. Was ist mit den anderen? Wenn die anderen wissen, dass der Richter falsch gemacht hat und trotzdem rechnen sie mit dem oder sagen sie genau, was er falsch gemacht hat, dann bekommen sie nicht einen Lohn. Das ist für ihn, weil der wissend ist und weil er sich angestrengt hat. Und der Prophet sagte, es kann sein, dass wir kommen und einer kann besser reden und kann besser argumentieren als der andere. Und ich gebe ihm Recht, aber der ist nicht im Recht. Wer, und der nimmt etwas von seinem Bruder zu Unrecht. Wenn ich jemandem von seinem Bruder etwas gebe, was ihm nicht so steht, dann schneide ich ihm ein Stück von der Hölle. Also ich gebe ihm ein Stück von der Hölle. Dann soll man aufpassen. Der Prophet selber sagt, dass er nicht alles wissen kann. Er kann nicht alles wissen. Deshalb, es kann sein, dass eine Person sagt, die Sache ist so. Eine andere Person sagt, die Sache ist so. Der Richter sagt, aha, der hat mehr Recht. Der hat mehr Recht. Deshalb, der gibt ihm Recht. Aber das ist falsch, weil der gelogen hat oder betrogen hat. Deshalb, Barakallahu fikum, im Richten, wir haben zwei Themen, die wichtig sind für uns. Erstmal das Wissen in der Religion, weil es um Urteile geht. Und zweitens, der muss auch diese Argumente, Indizien, Beweise im Leben auch kennen. Zum Beispiel, wenn das ein Mord ist. Und der Richter will Urteil fällen in einer Mordsache. Und man sagt, der Beschuldigte sagt, ich habe das nicht gemacht. Und der Staatsanwalt sagt, doch, er hat das gemacht. Gibt es Zeugen? Es gibt keine Zeugen. Gibt es Beweise? Es gibt keine Beweise. Gibt es Indizien? Es gibt keine Indizien. Dann Barakallahu fikum, diese Person wird freigesprochen. Es kann sein, wirklich, dass diese Person getötet hat, gemordet hat. Aber weil es keine Beweise gibt, dann können wir ja nicht sozusagen, der Richter kann ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Außer, dass der Richter sicher ist, dass diese Person gemacht hat, dann kann er in diesem Zusammenhang. Aber das Problem ist, was ist jetzt, wenn der Richter ein falsches Urteil fällt und dann weiß er davon, dass er falsch gemacht hat? Was soll er tun? Manche sagen, er braucht nicht mehr, sein Urteil ist gefällt und fertig. Andere Gelehrten sagen doch, der muss das zurückziehen und der muss das ändern und der muss hier das wieder gut machen. Und das ist eigentlich das Richtige. Und das ist die Aussage auch, Barakallahu fikum, von Umar, Radwanallah alayhi, dass wenn der Richter einen Fehler macht beim Richten oder etwas richtet und er könnte nicht alles und dann später bekommt er neue Beweise, dann kann er sein, das bedeutet revisionmäßig, dass man in Revision geht. Beweis dafür ist, Barakallahu fikum, es gab zwei Frauen und eine von den Frauen hat ein Baby. Dann kam der Wolf und er hat das Baby gefressen. Zwei Frauen haben zwei Babys. Dann kam der Wolf und er hat ein Baby von den beiden gefressen. Dann hat eine Frau das Kind genommen. Sie sagt, das ist mein Kind. Die andere sagt, das ist mein Kind. Ja? Dann gingen sie zu wem? Zu Dawud alayhi salam. Sie haben gesprochen, Dawud hat gerichtet, dass die Ältere von den beiden das Kind bekommt. Als sie raus waren, dann hat Suleiman alayhi salam, der Sohn von Dawud, er hat gefragt, was war's? Dann haben sie gesagt, ja, das war so. Er hat gesagt, okay, holt mir ein Messer, ich werde das Kind zwei Teile machen. Und jeder bekommt die Hälfte davon. Dann hat die Jüngere davon gesagt, nein, nein, nein, das ist ihr Kind. Der hat gesagt, das ist dein Kind, nimm das. Und deshalb hier, Daoud, was hat Daoud gemacht? Der hat das Urteil von Entschuldigung, Suleiman a.s. hat das Urteil von Daoud a.s. aufgehoben. Und deshalb, das kann, ein Urteil kann revidiert werden in diesem Zusammenhang. Das wird, da geht man in Revision und dann bekommt man ein neues Urteil. Auch in der Religion. Das heißt, wenn man ein Fatwa gibt, wenn ein Alim ein Fatwa gibt, und dann bekommt er Beweise, aber passt auf, das geht alles um eine Person, die wissend ist. Nicht eine Person, der etwas im Internet liest. Oder eine Person, der hat zwei Ayat und zwei Hadithe gelernt, der denkt, ja, ich kann jetzt Fatwa geben, rechts und links. Das geht um große Gelehrten, die Ahnung haben, die Wissen haben. Diese Leute bekommen dafür Lohn, wenn sie auch Fehler machen. Aber diejenigen, die unwissend sind, wenn sie ein Urteil fällen, wenn das auch stimmt, dann haben sie eine Sünde begangen, weil sie ohne Wissen ein Urteil gegeben haben. Das haben wir voriges Mal auch erzählt, bezüglich Hadith von Buraida. Eine Person kennt nicht, hat kein Wissen und er urteilt ohne Wissen. Sabarakallahu fikum im Islam. Die Sache ist so schön, da wird ein Gelehrter, ist von einer Seite geschützt, wenn er sich bemüht. Wann die Gelehrten früher haben sich bemüht und haben Fehler gemacht. Warum? Zum Beispiel ein Gelehrter oder ein Alim, der bekommt ein Hadith, der denkt, dieses Hadith wäre authentisch. Und der sagt, ja, nach laut dieses Hadithes ist die Sache so und so. Aber dann später, man erfährt, dass diese Überlieferung nicht authentisch war. Es war schwach. Deshalb, das Urteil der Gelehrten oder von den Gelehrten wird aufgehoben, weil man eine neue Information bekommen hat. Oder umgekehrt. Ein Gelehrter denkt, dass eine Überlieferung schwach wäre. Aber dann beweist man, dass diese Überlieferung nicht schwach ist, sondern authentisch ist. Oder ein Gelehrter versteht etwas so und der andere versteht das anders. Man kann nicht sagen, beide haben Recht. Einer hat Recht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber trotzdem im Leben, man sagt, er kann Recht haben oder ich kann Recht haben, weil wir keine klare, sage ich jetzt, keine klare, keinen klaren Beweis haben. Aber haben wir einen Beweis, dann gibt es nicht mehr, dass man sagt, ja, wir können. Zum Beispiel, wenn wir Beweis bezüglich einer Sache haben im Islam, kann man nicht einfach kommen und sagen, naja, meine Meinung ist anders. Du weißt doch, das geht nach Beweisen. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, sagen Lachen. Das heißt, wenn ein Richter, ein Alim, ein Gelehrter, der fähig ist, ein Urteil zu fällen, fähig ist, ein Urteil zu fällen, diese Person, wenn er ein Urteil fällt und er hat Fehler gemacht, nachdem er sich bemüht hat, bekommt er einmal Lohn. Wenn er richtig sagt oder richtig macht, richtig urteilt, bekommt er zweimal Lohn. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه. الأصل أن النهي يفيد التحريم. النهي يفيد التحريم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو في نهي في القرآن فهذا معناه أن الأمر حرام. ولكن الجمهور حملوا هذا الحديث على الكراهة. حملوه على الكراهة. لأنهم بارك الله فيكم تكلموا حول العلة في هذا الأمر وهو مسألة الغضب. الغضب. ولكن قد يكون الإنسان غضبان ويستطيع أن يحكم بالحق. ولكن يا أخوة من باب أولى أن لا يكون القاضي غضبان أو في حالة غضب لما يحكم. لأن الغضب إذا أدى أن الإنسان ما يستطيع يميز بين الحق والباطل فهذا لا يجوز له أن يحكم. أما إذا كان في حالة قد يكون غضبان ولكن يستطيع يميز، فإذا قد يجمع بين القولين، قد يجمع بين القولين الذين قالوا بالتحريم والذين قالوا بالكراهة يجمع بينه. إذا كان هذا الإنسان في درجة من الغضب أنه يعلم أنه سينسى شيء أو نتيجة الغضب هذا لن يحكم بحق فهذا لا يجوز له أن يحكم. أما إذا كان في حالة أنه غضب ولكن يستطيع يحكم فهذا يكره. والأفضل والصحيح أن القاضي إذا كان في حالة غضب لا يحكم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه في الغضب والرضا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في حكمه. لذلك لما سأله عبد الله بن عمرو في كتابة الحديث قال له أفي الغضب والرضا، قال له في الغضب والرضا فإني لا أقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح ما يقول إلا حق، في الجد ما يقول إلا حق، في الغضب ما يقول إلا حق، في الرضا ما يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. هل هذا للكل؟ لا. فذلك ألحق العلماء بارك الله فيكم، ألحق العلماء بالغضب الجوع والعطش، ومنهم من ألحق أنه يكون مثلا يكون محصور بحيث يريد. ليش يا أخوة؟ انتبه الآن، الإنسان الآن مثلا محصور أو جوعان جائع أو عطشان يريد أن يذهب يشرب أو يذهب إلى إلى إلى إلى إلى القضاء حاجته أو يذهب إلى قضاء حاجته، هذا بارك الله فيكم قد يحكم بسرعة، قد يحكم بسرعة ليس من باب أنه يحكم، إنما يريد بسرعة يذهب حتى يأكل أو يشرب أو حتى يقضي حاجته. فلذلك ما يقضي القاضي وهو غضبان وهو ناعس وهو جوعان أو جائع وهو عطش أو يكون مثلا مهموم مريض ويدرك أنه قد لا يحكم بالحق، لذلك يبتعد حتى ما يحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك العالم نفس الشيء. بارك الله فيكم. أبو بكر رضوان الله عليه زاكت ich habe den Propheten صلى الله عليه وسلم sagen hören oder hören gesagt sagen gehört keiner darf zwischen zwei Leuten richten, wenn zornig ist oder aufgeregt ist. Das heißt bei Bukhari Muslim. Das heißt, wenn der Richter zornig ist oder wenn der Richter aufgeregt sozusagen in einem Zustand ist, dass er genervt ist, sollte nicht richten. Die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten diesbezüglich. Einige sagen, er darf nicht, es ist verboten, wenn zornig ist oder genervt ist oder sich aufgeregt hat, es ist verboten, ein Urteil zu fällen. Andere sagen, nein, es ist unerwünscht, nicht gut, dass ein Urteil fällt. Und deshalb, barakallahu fikum, hier, wenn man diese beiden Ansichten oder Meinungen betrachtet, dann kann man vielleicht kombinieren, indem man sagt, wenn man genervt ist, dann gibt es, barakallahu fikum, Stufen. Wenn man zornig ist, gereizt ist, da gibt es Stufen hier in diesem Zusammenhang. Wenn der Richter in einer Stufe ist, dass selber weiß, der ist so zornig und es kann sein, dass etwas vergisst, es kann sein, dass der will nur schnell ein Urteil fällen, damit fertig wird, dann darf er nicht richten. Wenn er weiß, dass in einer Stufe ist, der ist ein bisschen genervt, ja, aber der kann ein Urteil fällen. dann ist es unerwünscht, dass er ein Urteil fällt. Besser und richtig ist, dass der Richter, wenn er ein Urteil fällt, oder der Alim, wenn er ein Fatwa gibt, dass er nicht in diesem Zustand ist, dass er gereizt ist oder im aufregenden Zustand ist oder zum Beispiel, dass er zornig ist. Dazu gehört noch dazu, oder dazu gehört, dass der Richter nicht richtet, wenn er Hunger hat, starken Hunger oder Durst, oder auch wenn er unbedingt Notdurft verrichten will oder urinieren will, oder wenn er die ganze Zeit, zum Beispiel, der hat einen Autounfall gemacht und die ganze Zeit denkt er an seinen Autounfall, der will schnell richten, damit er weggeht, deshalb der darf nicht richten in diesem Zusammenhang. Der muss warten, bis er beruhigt ist, bis er keine anderen Gedanken in seinem Kopf hat, damit er richtig richtet. Weil derjenige, der falsch richtet, der wird vor Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, passt auf, man könnte sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war zornig und er hat auch Fatwa gegeben oder der hat auch Urteil gegeben oder er hat gerichtet. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist anders in diesem Fall. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer die Wahrheit gesagt hat. Im Ernst oder wenn er Spaß gemacht hat oder gescherzt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er sich aufgeregt hat oder wenn er sich nicht aufgeregt hat, sagte immer die Wahrheit, sallallahu alaihi wasallam. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn geschützt hat, subhanahu wa ta'ala, dass er nicht Falsches sagt oder richtet. Barakallahu fikum. Also man kann nicht die Leute mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vergleichen. Deshalb, das Richtige ist, wallahu ta'ala ala wa'alam, wenn der Richter so in einem Zustand ist, dass er selber weiß, dass er nicht richtig richten wird, deshalb macht er das nicht. Beispiel, der Richter hat Hunger, der will schnell essen, gehen, er hat großen Hunger, der will. Ja. Deshalb, der richtet schnell nur, damit er isst. Der richtet nicht jetzt und erst im normalen Zustand. Und deshalb macht er nicht. Wallahu ta'ala ala. Wa'an Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha taqada ilayka rajulan, fala taqdi lil awwal hatta tasma' kalam al-akhar. Fasawfa tadri kayfa taqdi. Qala Ali, radiyallahu anhu, fama ziltu قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان الحديث حسن وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس من حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك شاهد على هذا على كلام علي رضي الله عليه وعلى الحديث يا أخوة في ديننا أولا تسمع من المدعي تسمع أولا من المدعي وثم من المدعى عليه ولا يجوز بناء حكم على سماع دعوى المدعي لأنه لو حكم قبل ما يسمع من المدعى عليه فهذا الحكم باطل هذا الحكم باطل لذلك ينتبه الإنسان لذلك لماذا يا أخوة؟ لأنه قد يأتيك هذا الأول ويتكلم كلامه يكذب اليوم في زماننا هذا يحدث كثير تجد أحد يأتيك ويقول لك والله أقسم بالله وهو كذاب لذلك ما تحكم له حتى تسمع من الآخر فقد يأتيك رجل وعلى يده عينه عينه يقول لك فلان والله فلان قلع لي عيني فانتظر لا تحكم حتى تأتي ترى الثاني فقد يأتيك الثاني وعيناه مقلوعتان مو واحدة اثنين هذا قلع له عين الثاني قلع له التنتين لكن انتبهوا في ديننا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو أعطى الله سبحانه وتعالى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء وأموال آخرين، إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا بد من البينة. فلما الإنسان يأتي أحد يسمع من الطرفين، هذا في الحكم العادي. ولكن في هناك بارك الله فيكم في شيء اسمه حكم الغائب، الحكم الغيابي يسمى. وهذا الحكم الغيابي له أحكام، له أحكام. طبعا الحكم الغيابي يجوز، يجوز بارك الله فيكم، ولكن هل هذا الحكم الغيابي هو حكم قاضي أو حكم فتوى؟ ونحن تذكرون لما تكلمنا عن مسألة هند، قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان ما يعطيني، رجل شحيح ما يعطيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي لك ولأولادك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية. فهل هذا الحكم قضاء أم فتوى؟ قال أهل العلم هو فتوى، قالوا هو فتوى. ولكن هذه الفتوى تكون قد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأمر، ما نعرف بالضبط، ولكن عموما عموما القاضي ما يحكم إلا إذا سمع الطرفان، وبارك الله فيكم انتبهوا، إلا إذا سمع القاضي الطرفين عفوا. وفي حال الغائب هناك أحكام أخرى، في حكم الغائب هناك أحكام أخرى، والقاضي يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فإياك، أما نحن إيانا خاصة في زماننا هذا، إياك أن تحكم قبل ما، خاصة في قضية نفرق بين الفتوى ونفرق بين القضاء. فلان قال لك فلان أخذ لي فلوسي، أخذ مالي، مباشرة تقول له هذا الكذا هذا الكذا هذا الكذا. أول شيء يجب أن تفهم هل فعلا أخذ له، كيف كان الأمر. يأتيك الآخر يقول لك أنا يا أخي أنا بعته فأعطاني وأعطاني كذا وكذا وكذا، فيتضح الأمر أنه يكون مسألة أخرى تماما. لذلك بارك الله فيكم لا يحكم القاضي إلا إذا سمع من الأخر. بارك الله فيكم من الآخر، من الأول والآخر، علي رضوان الله عليه sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte wenn zwei Leute vor dem Richter oder wenn du ein Richter bist und zwei Leute zu dir kommen, dann darfst du nicht für einen oder für eine Seite, wenn zwei Seiten zu dir kommen, du darfst nicht für eine Seite urteilen, beurteilen oder Urteil geben, bis du von der anderen Seite gehört hast, damit du weißt, wie du richten kannst. Ali radhiyallahu anhu sagte, und immer danach habe ich so gemacht bezüglich Al-Qadha, bezüglich Richten. Das heißt bei Imam Ahmed, und es gibt bei und bei Abu Dawud al-Tirmidhi, und das ist Hassan. Und es gibt eine es gibt von Ibn Abbas barakallahu fikum eine Stärkung für diese Überlieferung bei Al-Hakim in Al-Mustadrak. Das heißt, es ist verboten, dass ein Richter nur von einer Seite hört und hört nicht von der anderen Seite. Oder wenn jemand zu dir kommt, angenommen, und du bist Richter, und er sagt dir, jemand hat mit mir das und das und das und das getan. Und dann sagst du ihm, ja, du hast recht und er hat falsch gemacht. Du hast gerichtet, ohne die andere Seite zu hören, das geht nicht. Weil beim Richten, du musst von zwei Seiten, von zwei Seiten hören. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn Allah den Leuten so einfach gibt, was sie behaupten, dann werden Leute behaupten, Blut von den anderen und Vermögen von den anderen. Was bedeutet das? Also sie werden behaupten, jemand hat uns getötet. Oder jemand hat unser Vermögen weggenommen. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also der Beweis obliegt dem Behaupter, dem Kläger, und Eidschwur obliegt dem Beklagten. Das heißt, wenn der Kläger kommt und sagt etwas, du darfst ihm kein Recht geben oder kein Urteil geben, bis du von der anderen Seite schon gehört hast, von beklagten Seite. Und deshalb sagen die Gelehrten diesbezüglich, wenn jemand zu dir kommt und er hat sein Auge auf seine Hand und er sagt dir, diese Person X hat mein Auge sozusagen kaputt gemacht, dann gib ihm kein Recht, bis du mit den anderen gesprochen hast. Vielleicht kommt der andere, und der andere hat zwei Augen auf seiner Hand. Deshalb Barakallahu fihim, aufpassen. Heutzutage, in unserer Zeit, Wallahi, man muss so sehr aufpassen. Weil manche Leute kommen und der sagt dir, Wallah, bei Allah. Einmal kam zu mir eine Person hier. Und diese Person, pass auf, ja, nur als Beispiel. Einmal kam zu mir eine Person hier in die Moschee. Und diese Person kam nach Deutschland, der sagte, der braucht eine Operation für seine Augen, weil er blind ist. Weil er blind ist. Aufpassen, blind. Der kann nicht sehen, der hat einen Stock gehabt und so Brille und der hat gesagt, er will so eine Unterstützung für eine Operation. Vielleicht kann er was bekommen, dass er wieder sehen kann und so weiter. Ich habe gesagt, siehst du gar nicht? Er hat gesagt, nein. Da habe ich gesagt, ja, okay. Ich meine, hast du nicht gesucht, dass das jemand dir gibt? Der hat gesagt, A'udhu Billah, ich war in einer Moschee und diese Leute sind so schlimm und die sind so schlecht. Mit meinen Augen habe ich gesehen, wie sie das Geld von der Moschee verteilt haben. Ich habe gesagt, bitte? Ich habe gesagt, bitte? Nochmal? Mit deinen was? Der hat gesagt, nein, Entschuldigung, ich habe gesagt, fürchte Allah, mit deinen Augen, entweder bist du ein Lügner und du bist nicht blind, oder du lügst über die Leute, wie hast du das? Der hat gesagt, nein, jemand war mit mir, hat mir erzählt. Da habe ich gesagt, jemand hat dir erzählt. Aber jetzt sagst du bei Allah, du hast selber gesehen. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, heutzutage. Wenn jemand dir erzählt, nicht sofort glauben, außer jetzt, dass die Person vertrauenswürdig ist und sowas. Aber sowieso, wir sind in einer Zeit, wenn der Vertrauenswürdige etwas sagt, die Leute glauben ihm nicht. Aber wenn der Lügner erzählt, dann glauben die Leute dem Lügner. Das ist klar. Der Prophet s.a.w. hat das gesagt. Also aufpassen beim Richten. Da sagt man, ja, ich bin aber kein Richter. Okay, doch, du bist ein Richter. Wenn jemand zu dir kommt und der sagt dir, jemand hat mit mir das und das gemacht, und du sagst ihm, ja, der hat mit dir Unrecht getan, dann hast du gerichtet. Dann hast du Fatwa gegeben. Darf man aber, die Frage ist, die mit dem Hadith auch verbunden ist, darf der Richter manchmal ein Urteil fällen, wenn der Beklagte nicht da ist? Ja, er darf in bestimmten Fällen das machen. Aber es gibt Regeln dafür. Und wir müssen unterscheiden, bitte, zwischen Fatwa und zwischen Richten. Wenn du Richter bist, das bedeutet, du hast diese judikative Gewalt hast du das als Richter. Du kannst ein Urteil vollstrecken lassen. Du kannst befehlen. Deshalb, das ist anders als Fatwa, okay. Aber auch bei Fatwa ist die Sache so. Wenn aber jemand dir die Frage stellt als Fatwa, wenn du Alim bist, sowieso in Deutschland sind wir alle Ulama, mashallah. Auf jeden Fall, wer nicht glaubt, dann sollte man YouTube gucken. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, die Sache ist so, wenn ein Alim gefragt wird, er kann ein Fatwa geben, aber unter einer Bedingung, der sagt, wenn das, was du mir sagst, stimmt. Aber die meisten heute, wenn das, was du mir erzählt hast, stimmt, dann, die vergessen den ganzen Satz hier, wenn, und die fangen an nach dann. Ich habe ihn angerufen und er hat mir, du hast recht gesagt. A'udzubillah. Der hat dir nicht, du hast recht gesagt. Sondern der hat dir gesagt, wenn das so ist, wie du erzählt hast. Und das ist kein Richten mehr, sondern das ist eine Art Fatwa. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das mit Hind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das mit Hind gemacht, als sie zu ihm kam, radiallahu alaihi. Und sie hat ihm gesagt, Abu Sufyan ist ein geiziger Mann und er gibt mir nicht. Der Prophet sallallahu alaihi sagte ihr, du kannst von ihm nehmen, für dich und für deine Kinder. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi mit Abu Sufyan nicht gesprochen. Deshalb haben die Gelehrten gesagt, ist es ein Richten oder Richterspruch hier oder ist das ein Fatwa? Eher ist das ein Fatwa. Und sowieso beim Propheten ist anders in diesem Sinne. Es kann sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan oder gekannt hat oder gewusst hat, was Abu Sufyan ist. Aber allgemein ein Fatwa oder ein Richterspruch für eine Person gegen die andere sollte niemals gefällt werden, ohne dass man vom Kläger und Beklagten gehört hat. Aufpassen in diesem Sinne. Wa an Umm Salama radiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إنكم تختصمون إلي إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. بارك الله فيكم. الحديث عند البخاري ومسلم. اللحن هنا ألحن هو الميل على جهة الاستقامة, ميل على جهة الاستقامة. والمراد أن بعض المخصما يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. يعني خصمان, واحد يعرف أكثر من الآخر فيعرف كيف يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما أسمع منه, أي من الدعوة والإجابة والبينة واليمين. إنسان يأتي يقول أنا فلان أخذ مني, أقول للثاني مثلا أنا قاضي فرضا, يأتيني الأخ يقول لي فلان أخذ مني, أقول له أخذ منك, يقول أنا يقول له أحلف, يقول لا ما أحلف. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أحلف ما أريد أحلف. طب هذا يدعي عليك عندك أدلة كذا, هذا يقول إيه أخذ مني في تاريخ كذا كذا كذا كذا, فيكون ألحن بحجته منه فأحكم له, ويكون المسكين ما أخذ منه هو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا أعطيه نار. هو يظن يعني هو يخرج وهو يعني هو منتصر, وهو طبعا يقول خلاص أنا انتصرت, وهو لا يدري أنه منتصر وإنما أخذ قطعة من النار والعياذ بالله. فلذلك بارك الله فيكم الحديث دليل على أنه قد يحكم القاضي حكما خطأ ولو كان أعلم الناس, ولكن هذا الحكم الخطأ ليس لأن القاضي حكمه, وإنما بموجب الأدلة التي لديه. لعل بعضكم أو بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وفيه بارك الله فيكم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في صدور الناس. لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يعلم ما في صدور الناس لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل هذا القول, لكان خلص حكم. إلا طبعا في أن الله سبحانه وتعالى يوحي له وحيا من فوق سبع سماوات, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا المسألة كذا كذا كذا. أما المسألة العادية النبي ما يطلع عليها وما يعرفها صلى الله عليه وسلم, فيحكم بالأدلة التي لديه. وفي بارك الله فيكم مسألة مهمة, وأن الحاكم لا حيل له في ذلك ولا عتب عليه. يعني الحاكم ما عليه عتب. إنسان أتى وأتى بشاهدين والشاهدان حلفا بالله, المسكين القاضي ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل القاضي؟ قد يظن هو أنهما يكذبان, ولكن ما يستطيع يفعل شيء, فلا حيل له في هذه المسألة وله أجر, وله الأجران كاملة, لأنه هذا في غش وكذب من طرفي من الطرفين. بارك الله فيكم. أم سلمة رضوان الله عليها، أم سلمة رضوان الله عليها erzählt, dass der Prophet sagte, ihr streitet euch bei mir. Ihr streitet euch bei mir. Und es kann sein, dass einer von euch oder einige von euch besser argumentieren können als die anderen. Und deshalb gebe ich ihnen oder gebe ich ihm recht, laut was ich höre. Laut was ich höre. Aber wenn ich ein Stück von dem Recht von einem dem anderen gebe, dann gebe ich ihm ein Stück von der Hölle. Oder ich schneide ihm ein Stück von der Hölle. Und das Hadith bei Bukhari Muslim. Was bedeutet das? Eine Person, ein Kläger, Beklagte. Einer von ihnen kann besser argumentieren. Der hat mehr Ahnung. Und deshalb, wenn er kommt, der kann besser argumentieren. Der hat kein Unrecht, der hat kein Recht. Aber er kann besser reden, besser argumentieren. Und der Prophet sallam hört, sieht, er kann, der Prophet sallam, er kann nicht wissen, was die Leute im Herzen haben. Und er kann nicht wissen, auch was verborgen ist. Außer, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart, dass die Sache anders ist. Und wenn zwei Leute kommen, und die streiten sich vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und einer sozusagen kann besser argumentieren, der Prophet weiß nicht, was er in seinem Herzen trägt, dann gibt ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam recht. Wenn diese Person das Recht von seinem Bruder wegnimmt, dann hat diese Person ein Stück von der Hölle bekommen. Einige Leute denken heute, wenn sie lügen, betrügen und wenn sie sozusagen im Gericht gewinnen, oder wenn sie was machen gegen die anderen und trotzdem gewinnen sie, und trotz dass sie wissen, dass sie lügen und betrügen, die denken, dass sie was erreicht haben. Aber die haben nicht erreicht in Wirklichkeit, weil sie am letzten Tag zur Rechenschaft gezogen werden. Und so, wie sollte der Richter wissen, ob ein, zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, ein Mann kommt und er sagt, dieser Mann hat von mir 1000 Euro genommen. Der Richter sagt ihm, Beweise. Hast du Beweise? Sagt ja, ich habe zwei Zeugen. Und die zwei Zeugen, da kommen die Zeugen. Hat er von ihm 1000 Euro genommen? Ja, er hat von ihm 1000 Euro genommen und wir waren dabei. Der andere sagt ihnen, Lügner, ich habe euch, ihr wart niemals dabei. Sagen doch, das war am zum Beispiel 30.01. 12 Uhr an diesem Platz. Und wir waren mit euch. Der Richter sagt dem anderen, sagt ihm, hast du Gegenargumente? Der hat nicht. Hast du Zeugen? Nein. Diese Zeugen sind Lügner, sowas. Hast du Beweise, dass sie lügen? Nein. Okay. Du musst ihm 1000 Euro geben. Der lügt. Trotzdem. Das ist ungerecht und so weiter. Das spielt keine Rolle. Der Richter kann hier in diesem Zusammenhang nicht dafür. Er kann nicht dafür. Weil er Beweise hat und er muss nach diesen Beweisen richten. Deshalb bekommt er. Der jetzt, der Kläger, der Unrecht getan hat, der denkt, dass er was geschafft hat oder was erreicht hat. Aber der hat nicht gewusst, dass er durch diese Sache, dass er sich in die Hölle begeben hat. Und diese Zeugen, die gezeugt haben mit ihm oder bezeugt haben, dass er falsch gemacht hat, diese auch werden zur Rechenschaft gezogen vor Allah subhanahu wa ta'ala und sie werden eine schmerzhafte Strafe bekommen. Deshalb, der Richter, wenn er alle, sage ich jetzt, Gründe und Mittel für ein Richten oder für ein Urteil ausgeschöpft hat, dann kann er nicht dafür. Aber wenn jemand das Recht von seinem Bruder wegnimmt, dann wird er schmerzhafte Strafe bekommen am letzten Tag. Man muss aufpassen, Barakallahu fikum, weil wenn man die Rechte von den anderen wegnimmt, dann ist das sehr schmerzhaft am letzten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns überfahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Das nächste Mal, inshallah, Barakallahu fikum, reden wir über ein sehr wichtiges Thema, und zwar ein sehr schönes eine sehr schöne Aussage von unserem Propheten Muhammad sallam: Kayfa tuqaddasu ummatun la yu'khadhu min shadidihim li dha'ifihim. Eine sehr schöne Aussage. Wie kann eine Nation gesegnet werden? Wie kann eine Nation gesegnet werden, unterstützt werden, geholfen werden und der Schwache kann sein Recht von dem Starken nicht bekommen. Das heißt, im Islam, egal wer du bist, egal was du hast, egal welche Position du hast, wenn du im Gericht bist, dann wirst du, wenn du Recht hast, du wirst dein Recht bekommen, wenn nicht, dann wirst du verurteilt werden. Aber, wie ich schon gesagt habe, das geht um Beweise, das geht Indizien, والله تعالى على وعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك يلا ابدأ